Von den Wohltaten, zweites Buch, 17-20. 17. Von Antigonos erbat sich ein Zyniker ein Talent. Das sei, erwiderte jener, für einen Zyniker zu viel verlangt. Da ihm dies abgeschlagen war, bat er um einen Denar. Das sei weniger, war die Antwort, als einem Könige zu geben zieme. Das ist niederträchtiger Hohn, eine ausstudierte Art, nichts zu geben. Beim Denar schwebte ihm der König, beim Talent der Zyniker vor Augen, da er doch hätte den Denar geben können, weil jener ein Zyniker, das Talent, weil er ein König war. Mag wohl manches zu groß sein für den Zyniker, als dass er's annehmen könnte, so ist doch nichts so gering, dass nicht eines Königs Menschenfreundlichkeit es mit Ehren geben dürfte. Willst du übrigens, du Zyniker, meine Meinung wissen, so gebe ich ihm, dem Könige, dir gegenüber recht, denn das geht nicht an, dass man Geld verlange und es doch verachte. Du hast dem Gelde Hass zugeschworen, das hast du als Grundsatz ausgesprochen. Diese Rolle hast du übernommen, so mußt du sie auch durchführen. Es ist ganz unrecht, wenn du neben dem Ruhme der Armut Geld erwerben willst. Darum muß ein jeglicher ebenso seine eigenen Verhältnisse berücksichtigen als die dessen, den er zu unterstützen gedenkt. Ich will mich eines Gleichnisses bedienen, das unser Chrysippus vom Ballspiele hergenommen hat. Wenn der Ball zu Boden fällt, so ist daran ohne weiteres entweder der Werfende oder der Auffangende schuld. Seinen rechten Lauf macht er dann, wenn er, von beiden mit gleicher Geschicklichkeit geworfen und aufgefangen, zwischen beider Hände schwebt. Notwendig aber muß ihn ein guter Spieler seinem Mitspieler anders bei geringerer Entfernung zuwerfen. Ebenso verhält es sich mit der Wohltat, ist sie nicht den Verhältnissen des einen wie des andern, des Gebers wie des Empfängers angemessen, so wird sie auch nicht so, wie sich's gehört, von jenem ausgehen und an diesen kommen. Haben wir mit einem Geübten und Gelernten zu tun, so können wir den Ball schon kecker werfen, denn wie er auch kommen mag, so wirft ihn die gewandte und gelenkte Hand wieder zurück. Spielen wir mit einem Anfänger und Ungelernten, so dürfen wir schon nicht so unnachgiebig, nicht so rasch werfend auftreten, sondern minder lebhaft und ihm gerade in die Hand werfend und nicht zu stark. So muß man es denn bei den Wohltaten machen. Manche müssen wir als Lehrlinge behandeln und zufrieden sein, wenn sie sich nur anschicken, wenn sie nur ein Herz fassen und sich willig zeigen. Allein wir machen die Leute gewöhnlich undankbar und bestärken sie darin, wenn sie es schon sind, als ob unsere Wohltaten erst dann groß wären, wenn sie nicht vergolten werden können, wie neckende Spieler es darauf anlegen, den Mitspieler anlaufen zu lassen, worunter denn freilich das Spiel selbst leidet, das bald unterbrochen werden muß, wenn man sich nicht zusammen verstehen will. Viele sind so verkehrten Wesens, daß ihnen lieber kein Dank werden soll für das, was sie getan haben, als daß es aussehe, wie wenn ihnen vergolten worden wäre. Diese Übermütigen und aufrechnenden Menschen. Wie viel edler und liebreicher, wenn es uns darum zu tun ist, dass auch der andere tun könne, was sich gebührt, und wir ihm vergönnen, dass er sich dankbar gegen uns erweisen kann. Wenn wir alles mit Wohlwollen auslegen und den Danksagenden gerade so aufnehmen, als ob er vergelte und uns geneigt beweisen, den, welchen wir uns verbindlich machten, auch seiner Schuld zu entbinden. Man pflegt von einem Kapitalisten nicht viel Gutes zu reden, wenn er die Zinsen mit Härte eintreibt. Ebenso, wenn er beim Einkassieren lange Schwierigkeiten und Verzug macht. Und eine Wohltat muss man sich ebenso gerne vergelten lassen, als man Unrecht daran tut, ihre Erstattung zu verlangen. Am besten macht's der, welcher beim Geben keine Schwierigkeit macht und nie anfordert, der sich der Wiedererstattung freut, obwohl er vergessen hat, was er aus gutem Herzen tat, und der die Erstattung hinnimmt, als erhielte er etwas geschenkt. 18. Es gibt Fälle, wo sich nicht nur beim Geben Übermut zeigt, sondern auch beim Empfangen. Und das geht auch nicht an. Ich gehe nämlich jetzt auf den andern Teil über, um abzuhandeln, wie man sich als Empfänger von Wohltaten zu verhalten habe. Jede Dienstleistung ist gegenseitig, und es hat dabei der eine so viel zu beachten als der andere. Hast du zum Beispiel erwogen, wie sich ein Vater benehmen soll, so vergiss nicht, dass ebenso viel Sorgfalt darauf zu richten ist, dass du dich ins Klare bringest darüber, wie sich der Sohn zu verhalten hat. Es hat der Gatte seinen Kreis von Pflichten, aber nicht minder die Gattin. Den Forderungen stehen Leistungen gegenüber, und es ist eine gleichmäßige Richtschnur nötig, die sich, wie Hekaton sagt, nicht so leicht ausmitteln lässt. Denn alles Pflichtgemäße und was damit verwandt ist, hat seine Schwierigkeiten. Es soll ja nicht nur geschehen, sondern mit Vernunft geschehen. Die muss die Führerin sein, an der wir durchs ganze Leben gehen. Das Kleinste und das Größte müssen wir nach ihrem Rate tun. Wie sie anrät, so müssen wir geben. Ihr erstes Gutachten wird aber darauf hinausgehen, wir sollen uns nicht von einem jeglichen geben lassen. Von wem nun aber sollen wir etwas annehmen? Kurz zu antworten, von denen, welchen wir gerne gegeben haben möchten. Ja, man sollte noch bedenklicher darüber sein, wem man etwas zu verdanken haben, als wem man etwas gewähren wolle. Denn wenn auch keine Unannehmlichkeiten folgten, sie folgen aber in großer Anzahl, so ist's doch keine geringe Qual, einem Menschen Schuldner zu sein, dem man nichts zu verdanken haben möchte. Im Gegenteile aber ist es sehr angenehm, eine Wohltat empfangen zu haben von einem Menschen, den man auch auf eine Beleidigung hin noch lieben könnte, und wo solch ein Umstand die Freundschaft mit ihm, die uns schon ohne dies angenehm gewesen wäre, noch gar zur Pflicht macht. Ein wahrer Jammer aber ist's für einen ehrliebenden und braven Mann, einen Menschen lieben zu müssen, den man nicht mit Freuden lieben kann. Ich muss immer wieder bemerken, ich rede nicht von Weisen, die alles, was sie müssen, auch mit Freuden tun, die ihr Gemüt in ihrer Gewalt haben und sich ein Gesetz geben, das ihr eigener Wille ist und es halten, wie sie es sich selbst gegeben haben, sondern von unvollkommenen Menschen, die der Pflicht gerne folgen möchten, deren Leidenschaften aber nicht ohne Widerstreben gehorchen. Also auswählen muß ich, von wem ich mir geben lassen will, und zwar gehört mehr Sorgfalt dazu, einen Gläubiger für eine Wohltat als für eine Geldsumme auszusuchen. Diesem nämlich habe ich heimzugeben, gerade so viel, als ich empfangen habe, und wenn ich bezahlt habe, bin ich quitt und ledig, jenem aber muß ich mehr bezahlen, und dennoch, auch wenn ich Dank erstattet habe, bin ich nicht los von ihm. Ja, wenn ich heimgegeben habe, muß ich aufs Neue anfangen. Und muß ich bei der Freundschaft darauf sehen, daß ich nicht einen aufnehme, der ihrer nicht wert ist, so gilt dieses heilige Recht auch bei Wohltaten, woraus Freundschaft entspringt. Aber wendet man ein, es liegt nicht immer an mir zu sagen, ich will nicht. Bisweilen muß ich auch gegen meinen Willen eine Wohltat annehmen. Wenn ein grausamer und jähzorniger Herrscher etwas gibt, der es für Beleidigung aufnehmen könnte, wenn man seine Gabe verschmäht, soll ich's nicht annehmen? Es gilt mir gleich, ein Wegelagerer und Seeräuber oder ein König, der eines Wegelagerers und Seeräubers Sinn hat. Was machen? Er ist freilich nicht der würdige Mann, dem ich etwas zu verdanken haben möchte. Wenn ich sage, du sollest eine Auswahl treffen, wem du etwas zu verdanken haben wollest, so nehme ich den Fall aus, dass Übermacht und Schrecken da sei. Wenn das eintritt, so hat das Wählen ein Ende. Steht dir's aber frei und liegt's in deiner Willkür, ob du willst oder nicht, dann erwäge es bei dir selbst. Hebt der Drang der Umstände die freie Wahl auf, so denke, du nehmest nicht etwas an, sondern du fügest dich. Es wird einer dadurch, dass er etwas bekommt, nicht verbindlich dafür, wenn er es nicht ablehnen konnte. Will man wissen, ob ich wolle, so setze man mich in die Lage, dass ich sagen kann, ich will nicht. Aber er hat dir eben doch das Leben geschenkt. Es hat keinen Wert, werde gegeben, was da will, wenn nicht der freie Wille ist beim Geben wie beim Empfangen. Du kannst mich gerettet haben, ohne dass du mein Retter bist. Bisweilen ist Gift ein Rettungsmittel, darum rechne ich's aber doch nicht unter die Dinge, welche heilvoll sind. Es nützt manches, ohne dass es zu Dank verpflichtet. 19. Die Eiterbeule des Tyrannen öffnete mit dem Schwert ein Mensch, der ihn zu töten gekommen war. Gedankt hat ihm der Tyrann nicht dafür, daß er einen Umstand, an den sich die Hände der Ärzte nicht gewagt hatten, durch seinen verderblichen Anschlag kurierte. Du siehst daraus, daß es nicht sehr auf die Sache selbst ankommt, weil man nicht annimmt, es habe derjenige eine Wohltat erwiesen, der einen Dienst geleistet hat bei böser Absicht. Da ist ja das wohltätige Sache des Zufalles, das Unrecht aber des Menschen Werk. Wir haben im Amphitheater einen Löwen gesehen, welcher einen von den Tierwärtern, der ehemals sein Herr gewesen war, erkannte und gegen den Angriff der Bestien in Schutz nahm. Ist deshalb der Dienst des wilden Tieres eine Wohltat? Keineswegs, weil es weder den Willen hatte, dies zu tun, noch es in der Absicht, wohlzutun, getan hat. Dieses Tier und jener Tyrann steht mir auf der gleichen Stufe. Dieser wie jenes hat ein Leben gerettet, aber nicht der eine und nicht das andere hat eine Wohltat erwiesen, weil das keine Wohltat ist, was man anzunehmen gezwungen ist. Keine Wohltat ist's, was man einem zu verdanken hat, dem man's nicht verdanken will. Erst gib mir freie Entscheidung über mich selbst, danach die Wohltat. 20. Man pflegt darüber zu streiten, ob Marcus Brutus recht getan habe, von dem vergötterten Julius Cäsar das Leben anzunehmen, während er doch der Ansicht war, dass Cäsar fallen müsse, nach welchen Grundsätzen er bei der Ermordung desselben handelte, darüber will ich mich bei einer andern Gelegenheit erklären. Es dünkt mir nämlich, er habe, obwohl er in jedem andern Betrachter ein großer Mann war, darin einen großen Irrtum begangen und gar nicht nach der Schule der Stoa gehandelt, daß er teils den Namen König fürchtete, da doch unter einem gerechten Könige der Staat am besten daran ist, teils die Hoffnung hegte, es werde Freiheit stattfinden, wo sich sowohl beim Herrschen als beim Dienen so vieles gewinnen ließ, teils in dem Wahne war, es könne der Staat wieder in die vorige Verfassungsform gebracht werden, wo doch schon die alten Sitten verloren gegangen waren, und es werde da ein gleichmäßiger bürgerlicher Rechtszustand aufkommen und die Gesetze werden ihre Stelle behaupten, wo er es doch schon mit Augen gesehen hatte, daß so viele tausend Menschen im Kampfe begriffen waren, nicht ob, sondern wessen Sklaven sie sein sollten. Wie sehr aber mußte er entweder die menschliche Natur oder die Geschichte seiner Stadt verkennen, wenn er glauben konnte, nachdem der eine getötet wäre, werde sich kein anderer mehr finden, der das Nämliche im Schilde führte. Hatte sich doch, nachdem mehrere Könige durchs Schwert und durch den Blitzstrahl umgekommen waren, noch ein Tarquinius gefunden. Übrigens tat er recht daran, das Leben als Geschenk von Cäsar, der ihn als seinen gewesenen Gegner hätte töten lassen können, anzunehmen. Doch war er deshalb nicht verpflichtet, ihn als seinen Vater zu betrachten, der durch einen Frevel in den Fall gekommen war, ihm die Wohltat erweisen zu können. Denn es hat mich einer nicht gerettet, wenn er mich nicht getötet hat. Nicht eine Wohltat hat er mir erwiesen, sondern mich nur gehen lassen.